Ich und meine Freundin möchten gerne Entrepreneurship studieren, und zwar im Ausland. Können Sie uns weiterhelfen und uns Empfehlungen geben? Gibt es eine Art Datenbank verbunden mit den Hochschulen? Wo können wir recherchieren? Hat mich ein bisschen überrascht, die Frage, weil ich denke, oh wei. Also beim Entrepreneurship würde ich nicht als erstes jetzt in das Curriculum einer Hochschule gucken. Und ich würde überhaupt nur in das Curriculum gucken, wenn ich sehe, dass die dortigen Lehrenden selber was gegründet haben, und zwar erfolgreich. Sonst würde ich das schon mal als nett, aber eigentlich unwichtig beiseite schieben. Und eigentlich würde mich überhaupt nicht so sehr, wenn ich jetzt in der Lage wäre, interessieren, was das da an Curricula gibt. Papier ist geduldig, da kann man vieles aufschreiben. Beim Entrepreneurship kommt es eigentlich nicht so sehr auf die Lehre an, wer mich da belehrt in Entrepreneurship, sondern ich glaube, es kommt auf das, im Englischen würde man sagen, Ecosystem an. Also in welche Kultur, in welche Art von Umfeld ist denn diese Hochschule eingebettet? Das scheint mir sehr viel schlagender zu sein. Also die Leute reden von Silicon Valley oder sie reden von Berlin, aber nicht FU oder HU, sondern sie reden von Berlin oder man redet von London oder Kopenhagen oder Shanghai. Und da kommt schon heraus, wenn die Orte genannt werden, dass es eigentlich was zu tun hat mit dem, ja, Ecosystem von Entrepreneurship. Und da würde ich sagen, gibt es allerdings sehr verschiedene Ecosystems. Wer glaubt, dass es auf Kapital ankommt und auf Hightech, der ist, glaube ich, am besten tatsächlich in Silicon Valley, und das heißt Stanford, angebunden oder aufgehoben. Wer glaubt, dass er mit Financials, Fintech, kommendes Riesenthema, ich mache mir keine Sorgen mehr um die Banken, die sind eigentlich Vergangenheit. Also zerschlagt die Banken oder diese bösen Banken und so, das erledigt sich von selber. Die müssen zusehen, wie sie ihre Hochhäuser noch unterhalten können und putzen und beleuchten. Es wird eine Riesenaufgabe sein, weil ihnen die Fintechs wahrscheinlich das Fleisch wegnehmen. Ja, wenn es um mehr so Ideengebung, künstlerisches Umfeld geht, das sehr gut ist für Ideenfindung, würde ich sagen, Berlin ist Nummer eins. Wenn es darum geht, wo sind die größten Wachstumsaussichten, wo ist am wenigsten ja, Konkurrenz, jedenfalls unter den Europäern oder Westlern, ist Shanghai. Shanghai ist ein Riesending für Startups. Es gibt mehr Leute dort von hier, als man glaubt. Und bin immer wieder beeindruckt, dass sie sich in einem so Riesengebilde wie Shanghai zurechtfinden, aber es tun sie offenbar. Und es gibt eine Szene und so. Das heißt ja, ein Drittel aller Baukräne auf der Welt stehen in Shanghai. Also, was ja schon einiges an Durcheinander sagt. Und gut, also ich würde die Frage so beantworten: gucken, wo ist das Ecosystem passend für mich? Und zweitrangig, was steht in den Curricula der Hochschulen?